Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Lass doch loslegen. Haut rein. Haben wir denn Freiwillige für die Sitzungsleitung? Ach komm, weil ihr seid, mache ich's heute. Gibt es eine Widerrede? Nein. Wunderbar, dann begrüße ich euch hiermit ganz herzlich offiziell zur AG Öffentlichkeitsarbeitssitzung am Dienstag, den 8. Oktober 2013. Wir fangen heute an um 21.15 Uhr. Ich begrüße alle Anwesenden, bitte die, die sich noch nicht eingetragen haben, ins Pad einzutragen. Ich begrüße alle Gäste und meine erste Frage ist, wird die Tagesordnung genehmigt? Gibt es da, sagt jemand nein? Ja, ich würde gerne noch einen Protokollanten bestimmen. Also ich protokolliere wieder mit. Ich sorge immer dafür, dass möglichst alle eingetragen sind, die auch hier im Mumble zu sehen sind, wenn sie sich nicht selber eintragen. Und wer halt nicht eingetragen sein will, der muss das sagen oder eben selber gucken, sich da wieder rauslöschen. Und brauche aber noch Unterstützung, weil ich nicht immer alles so im Text mitschreiben kann. Ja, ich würde auch noch mitmachen. Wunderprächtig. Gut, dann, wenn es jetzt keine Gegenrede gibt und keine Enthaltung, dem ist nicht so, dann ist das die Tagesordnung so genehmigt. Die Genehmigung des letzten Protokolls. Gibt es Leute, die dieses Protokoll nicht genehmigen möchten? Gibt es Leute, die sich enthalten möchten? Damit ist auch die Genehmigung des letzten Protokolls genehmigt. Gibt es Mitglieder, kommen wir zu den Mitgliedern zu oder Abgängen? Was steht da? Sichtung, Vernichtung. Ah, okay, in Angriff nehmen. Da gibt es einen kleinen Text. Ja, im Prinzip ist das nur nochmal das, was schon über die Liste rumgegangen ist. Wir hatten ja letztes Mal gesagt, dass wir sichten wollten, wer aktiv oder inaktiv ist. Auf den oberen Listen bin ich es durchgegangen. Wer sich da irgendwie falsch einsortiert fühlt, möge sich einfach wieder umtragen. Und was vielleicht ein Vorschlag wäre, es haben ja auch einige Leute geschrieben, sie sind in irgendwelchen Untergruppen aktiv, aber nicht in der Hauptgruppe. Da fände ich es überlegenswert, das direkt auf der Hauptseite mit zuzuschreiben, damit man eben sieht, wer werkelt womit und wer hat wirklich Ahnung, was in der Gesamtgruppe passiert. Gut, aber da gibt es jetzt alles noch keinen Workflow für. Danke fürs Warten. Du, wir haben gewartet und wir sind bisher gerade erst mal beim allerersten Punkt eingekommen. Wir haben erst mal mit dem Formalfonds angefangen. Und auch dir, Wutze, einen wunderschönen guten Abend. Danke, ebenso. Gut, wie wollen wir da jetzt verfahren? Ich war letzte Woche nicht da, weil ich 14-tägig Vorstandssitzungen habe um diese Uhrzeit. Darum bin ich da nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Also im Prinzip ist das nur nochmal zur Info. Wie gesagt, ich bin es einmal durchgegangen und falls irgendwer entdeckt hat, die meinen, ich bin inaktiv, aber ich bin noch aktiv, einfach wieder umtragen. Also ist eigentlich kein allzu großer Diskussionsbedarf. Was wir vielleicht überlegen sollten, wenn ihr auf Zeile 69 in den Link klickt, da haben wir eine Liste von Ansprechpartnern mal irgendwann auf die Beine gestellt. Über längere Zeit haben sich Leute eintragen können, wurde das vergrößert. Ich weiß allerdings nicht, wie aktuell das ist, also ob die ganzen Leute noch Piraten sind, noch Ansprechpartner für das Thema sein wollen und so weiter. Da wir vielleicht zu überlegen, ob wir da auch in irgendeiner Form rangehen oder das einfach so vor sich hindümpeln stehen lassen. Wenn ich das Teil überfliege, lösche das einfach. Schön mir, glaube ich, gar nichts. Gut, wir haben ja seit letzte Woche ein neues Mitglied. Der müsste oben auch noch bei Unentschuldigt heute eingetragen werden. Ich weiß nicht, wer jetzt gerade den Link zu seinem Namen hat. B-Kill war das. Ja, mach ich. Gut, gibt es sonst noch Handlungsbedarf bei diesem Punkt? Jetzt akut für diese Sitzung? Nein. Wunderprächtig. Dann kommen wir zum Bericht aus der Fraktion. Und wenn der liebe Ingo noch da ist, ja, das ist er, und vielleicht noch ein, zwei Sachen dazu sagen möchte, wäre ich ihm sehr dankbar. Ansonsten können wir die Liste auch so durchgehen. Der bereitet die Sachen ja immer sehr gut vor. Okay. Dann sind auf jeden Fall der Hinweis, dass nächste Woche eine Plenarwoche ist. Und darunter wenn ich das richtig sehe, die Anträge, die die Piratenfraktion stellt, einmal aufgelistet. Dazu den Hinweis, dass es diese Woche 25 Jahre Landtag ist und Lukas auf der Podiumsdiskussion gerade eben von den Piraten erzählt hat. Außerdem sehr erfreulich zu verkünden ist, dass gestern sehr erfolgreich die erste Mumble-Sitzung der Fraktion stattgefunden hat, wo die Anträge nochmal vorgestellt worden sind. Im Pad sind dann die Sachen inklusive die Aufzeichnung verlinkt. Gibt es hier noch irgendwelchen Rede-, Ergänzungs- oder sonstigen Bedarf? Darf ich mal eben eure Zeilennummer wissen, Narben? Narben, wir sind Zeile 74 FF. Berichte aus der, Bericht aus der Fraktion. Jetzt 75 FF. Anyone, any else? Gut, wenn keiner mehr hier schreit, dann hoffe ich, dass Ingo mich noch hört. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Eintragen und für den Kontakt. Und dann würde ich weitermachen mit der Zeile 104, Dinge aus dem Tracker. Wer hat die Daten eingetragen und wer kann was dazu sagen? Das war ich. Gut, schieß los, Wutzer. Sekunde, ich muss mich notieren. So, also das erste, dieser Aufruf auf, aus Remagen stand so oder war im Tracker. Das kann jeder lesen, was, um was es geht, weil es ist ziemlich umfangreicher Text. Es geht um die NS-Verherrlichung stoppen, Nazis in Remagen entgegentreten und den gegen den Nazi-Aufmarsch am 23. November. Ich habe es einfach mal mit reingenommen. Es kann ja sein, dass es eine Sache ist, die für die ÖA interessant ist. Kann man jetzt zur Diskussion stellen. Also als Information ja, wobei Remagen ist meines Wissens nach Rheinland-Pfalz, von daher also gar nicht zu NRW gehörend. Also als Info und für Bonner oder so Piraten sicherlich gut, aber für die AGÖA selber dann nicht ein Thema, was wir in NRW veröffentlichen. Stimmt, habe ich mit Dormagen verwechselt, sorry. Vielleicht an Vorstand weiterschubsen. Ich sehe gerade, dass an Unterstützergruppen da einige bei sind. Vielleicht möchte sich da noch irgendwer anschließen. Also ich weiß nicht, ob wir als LV, ob das Sinn macht. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen, was das genau ist oder irgendeine andere Untergliederung. Ich sehe gerade, als Einzelperson ist die Birgit schon eingetragen, aber Linksjugend und so unterstützen auch hier eine Gruppe aus Köln. Da kann man sich dann ja vielleicht noch einreihen. Na gut, dann gebe ich es mit entsprechender Info an den Vorstand weiter, dann schaffen wir mal. Okay, und das zweite ist der bundesweite Vorlesetag. Vielleicht wäre das für unsere Leute interessant, was weiß ich, eine Information in die Piraten NRW schicken, beziehungsweise für die Fraktion, keine Ahnung, auch das, wie gesagt, so ein Thema, was man zumindest rein öffentlichkeitsarbeitstechnisch mit nutzen könnte. Ja, das sind die beiden Sachen, die aus dem Trecker gekommen sind und zumindest drüber nachdenken, einfach mal gucken, ob jemandem was einfällt. Für mehr hätte ich da jetzt auch nicht zu sagen. Entschuldige, dieser Vorlesetag, wie oder in welcher Form kam das jetzt rein? Das kommt alles, das kam als News bzw. Newsletter über den Trecker mit rein. Also gab es irgendwie eine Einladung, da teilzunehmen oder so oder einfach nur schaut mal, hier findet was statt? Genau, und zwar von der Stiftung lesen.info. Wobei, ich habe das gerade mal aufgemacht, dieser Vorlesetag ist am 15. November, sodass das also auch noch einige Wochen hin ist und da können wir ja durchaus mal in uns gehen, ob das in irgendeiner Form relevant ist, dass man in der Piratenpartei vielleicht auch Mitglieder zum Vorlesen motivieren kann. Deshalb habe ich es damit eingetragen. Kurze Zwischenfrage. Ich habe noch keinen Zugriff auf einen Request-Tracker. Doch, hast du über deine Radpartei-NRW-Adresse. Alles klar, danke. Ich hätte auch deine andere gerne genommen, aber wir geben nur die Zugriffe ausschließlich über unsere systeminternen Adressen raus. Wurde da zufällig eine Deadline genannt für die Anmeldung bei dieser Vorlesegeschichte? Ich finde jetzt auf der Seite gerade nichts auf die Schnelle. Nee, einfach über diese Seite Kontakt aufnehmen. Da steht keine Deadline drin. 20. Oktober. Danke. Wir hatten auch irgendwie noch eine Meldung im Trecker, die suche ich gerade von der L zum Thema Presserat. Ja, da stellen sich Finkel, Grün und der andere im Gamble vor in der AG Kultur und Medien. Soll ich Datum raussuchen? Das ist, glaube ich, morgen oder übermorgen, also diese Woche auf jeden Fall. Ja. Ich finde es morgen, glaube ich. Ja, ist morgen 20 Uhr. Ah, okay. Das ist natürlich knapp. Ja, ist aber auf jeden Fall eine Aktion der Fraktionen und soweit ich weiß, machen die da auch natürlich dann die entsprechende Pressearbeit, die mit dem Medienrat zu tun hat. Aber es ist schön, dass die natürlich an der Stelle die Verbindung zur Partei verstärkt suchen, jetzt übers Mörmel. Ich finde das sehr erfreulich, dass das von der Fraktion auch übernommen worden ist, der Finkelgrün. Den hatten wir damals in der AG Kultur und Medien vorgeschlagen als Möglichkeit und das in die Fraktion auch weitergegeben. Okay, dann würde ich sagen, springen wir doch an der Situation gleich in den Punkt Termina ab. Es sei denn, da möchte jetzt jemand noch explizit was zu sagen zu den Dingen aus dem Tracker. Ich habe gerade nichts mehr gefunden. Ich habe den Spam und so heute alles schon direkt rausgelöscht, damit RT schon übersichtlich bleibt. Ich glaube, momentan sind vier oder fünf Tickets drin. Gut, keiner hat Nein geschrien, dann kommen wir zu dem Punkt Termine. Ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, nächste Woche soll in Bottrop ein Landesparteitag der Piraten NRW stattfinden. Und hier steht noch der Punkt Pressemappe. Die ist jetzt irgendwie schon mal grob gesetzt. Sie wird mit den Sachen die Schreibreform auf die beste Art und Weise, die ich mir vorstellen kann. Ich hoffe, mein Design wird seiner Vorstellung gerecht, allerdings ein bisschen dünner ausfallen. Das ist der falsche Link. Ich weiß, sie ist ja auch noch nicht verlinkt, weil sie noch nicht mal ansatzweise zur Korrektur fertig ist. Ich muss hier und da noch ein paar Sachen ändern und werde sie dann für Lektoratszwecken einmal rumschicken. Und ja, das halt einfach zur Pressemappe. Dann weiß ich nicht, da müsst ihr mir jetzt helfen, wie ist das geplant? Gibt es ein Team innerhalb der AGÖA, die Presse vor Ort koordiniert? Wenn ja, ist da jemand da? Und wenn auch dies zutrifft, wird da noch irgendwo Hilfe oder Unterstützung benötigt? Noch ist ja ein bisschen Zeit. Und der Expert hofft das, er darf das aber auch gerne sagen. Ich hatte mich gemeldet für Hilfe auf dem BBT und habe aber noch kein Feedback. BBT oder LBT jetzt? LBT, und zwar... Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Okay, da wird jede Hand gebraucht, denke ich. Aber Harald? Es gibt also einen Presseteam-Vorbesprechungstermin, der am Donnerstag um 19.30 Uhr per Mail angekündigt worden ist. Da steht vor der LAFO-Sitzung. Es gibt ja jetzt keine LAFO-Sitzung, sondern nur eine LAFO-Sprechstunde, aber das spielt ja auch keine besondere Rolle. Auf jeden Fall soll am Donnerstag 19.30 Uhr das sein. Es sei denn, Sasa, die das angekündigt hat, meint tatsächlich die Landesvorstandssitzung, dann wäre das erst nächste Woche, aber das werden wir noch verifizieren. Vielleicht heute Abend Arbeit über Twitter. Jetzt muss die Sprechstunde sein, weil ich glaube, damals war noch gar nicht ersichtlich, wann wir jetzt die LAFO-Sitzung machen oder auch nur zweiwöchentlich. Donnerstag kann. Du hast geschrieben, du hast Stammtisch, aber du weißt davon. Ja, es nützt aber nichts. Die Sache ist die, ich werde selbst nicht da sein. Ich bin auf einer Veranstaltung als Vortragender schon vor längerer Zeit, also im Prinzip seit letztes Jahr geladen. Werde deshalb nicht da sein, kann aber aus eigener Erfahrung sprechen, dass man sich für die Organisation und die Strukturierung einer solchen Veranstaltung im Pressebereich eigentlich nicht früh genug zusammensetzen kann. Darum würde ich die Leute, die das machen, vielleicht, ich würde mal sagen, erstmal um Sasa rum, sich diese Woche definitiv nochmal treffen und ein paar Rahmenbedingungen absprechen. Über die Pressemappe braucht ihr euch primär jetzt erstmal keine Gedanken zu machen. Wie gesagt, die setze ich nach der Sitzung zu Ende und schicke dann morgen einen Link zur Korrektur rum. Aber es sollte halt im Vorfeld geklärt werden, wer die Sachen klären möchte. Und XPEC weist gerade darauf hin, dass die Landesvorstandssitzung übrigens morgen, also am Mittwoch, stattfindet. Nein. LAFO-Sprechstunde. Nein, auch nicht. Morgen ist die Schatzmeister-Sprechstunde. Die LAFO-Sprechstunde ist am Donnerstag. Ist das angelegt für dieses Mal? Bitte? War das nicht für dieses Mal zusammengelegt oder irre ich mich da gerade? Nee, die Schatzmeisterstunde ist die Schatzmeisterstunde. Da geht es um die Schatzmeisterei. Und am Donnerstag ist ganz normal Vorstandssprechstunde. Also die erste quasi in diesem Zwei-Wochen-Turnus. Es wäre übrigens auch schön, wenn das veröffentlicht würde auf den Seiten des Vorstandes, Vorstandsportal und die Vorstandsseite im Wiki. Da ist die Vorstandssitzung 17.10. angekündigt, aber die Sprechstunde sollte aus meiner Sicht dort auch ersichtlich sein. Nochmal zum LPT jetzt. Wer hat da den Hut auf? Macht das die Sasa oder Paki, ist das aus dem Vorstand jemand? Also für die Pressearbeit auf dem LPT? Das waren Sasa und, ne? Namen sind. Waren mal. Also es gibt, wie gesagt, die Mail von Sasa, auf die haben sich eben bisher auch schon 5 Leute gemeldet, plus Volker Neubert, der auch wieder Akkreditierung machen wird, sodass wir also auf jeden Fall bei der Akkreditierung 2 bis 3 Piraten jetzt schon haben, die sich gemeldet haben, und für den Presseraum selber auch 2 bis 3, sodass also die Grundbesetzung damit schon mal da ist, und müssen halt noch ein bisschen die Ansprechpartner klären. Und da fast alle, die mitmachen, auch beim letzten Mal am LPT waren, ist zumindest der Part, sich dort zurechtzufinden, ja einfach, da ja alles so wie beim letzten Mal ist, von den Räumlichkeiten her. Und dann werden wir am Donnerstag das nochmal weiter besprechen und natürlich dann auch entsprechend festhalten, damit die nicht dabei sein können, das dann im Pad lesen können. Ja, ich fahre am Freitag schon hin und guck mal, dass alles da, was die Akkreditierung und so angeht, in Ordnung ist. Also ich bin auch Freitag beim Aufbau schon da, also von daher können wir das dann gemeinsam machen. Gut, aber wie gesagt, eben mein Vorschlag ist, dass die Leute, die sich bereit erklären, was machen zu wollen, am Donnerstag vor der LAFO-Sitzung sich in dem Raum des Vorstandes im Sprechenraum dann treffen. Wenn es dann hierzu keine weiteren Redebedarf gibt, würde ich zum nächsten Punkt kommen. 3.11. Wir müssen reden. BTWK-Aufarbeitung. Ach, Bundestagswahlkampfaufarbeitung. Ja, da ist ein Pad verlinkt. Beziehungsweise eine Wiki-Seite, Entschuldigung. Ja, kommt reichlich. Haben sich mittlerweile schon 40 oder 41 Leute angemeldet. Ja, hier aus der Runde auch schon einige, aber wird sicher eine interessante Veranstaltung. Große Runde. Ist natürlich nicht gerade um die Ecke, zumindest ist für mich nicht. Ja, gut, muss ich gucken. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für den Hinweis. Gibt es hierzu noch Redebedarf? Ansonsten springe ich weiter. Gut, dann steht jetzt hier nur noch das, was wir ja gerade oben hatten, den Lesetag, den Vorlesetag. Ich glaube, dazu ist dann aber auch alles gesagt, oder? Ja. Wunderbar, kommen wir zu den Teams. Team PM Lektorat, steht nichts drin. Gibt es irgendjemand, der was dazu sagen möchte? PMs sind ja meines Wissens nicht rausgegangen diese Woche von uns. Ich mache weiter Lektorat, aber ich habe auch nichts gekriegt, was ich lektorieren sollte. Keine PM heißt auch kein Lektorat. So ist es. Und ich habe meine eigene habe ich selbst lektoriert. Wunderprächtig. Dann Social Media Team. Da ist ein Pad verlinkt. Also da hat gestern eine Besprechung gegeben, die ist in dem Pad entsprechend dokumentiert. Und ist jetzt jemand da, der gestern dabei gewesen ist? Ja. Dann fasst das vielleicht mal kurz zusammen für die Teilnehmer und auch für den Stream bzw. die Aufzeichnung. Also es geht im Grunde genommen darum, also das war gestern so kurz, 20 Minuten glaube ich haben wir gebraucht, dass wir die ganze Sache jetzt mit in die ÖA, also richtig einflanschen wollen, dass die ganzen einzelnen Medien zusammengefasst werden, die Schreibreform war noch mit dabei und ja, das müssen wir im Grunde genommen alles wirklich in einen packen mit der Neugestaltung der Webseite, also piratenpartei-nrw.de und so weiter. Und dass man mit der ganzen Geschichte eine Anpassung macht, designtechnisch eine Anpassung macht, damit das alles ein ähnliches, gleichwertiges CI kriegt, die ganze Geschichte. Und dann werden zumindest was Grenzes, Radio etc. Werden dann noch ein bisschen enger zusammenrücken und ihre eigenen Sachen posten über die entsprechenden Kanäle und verbreiten, Twitter-Accounts und so weiter. Gut. Dann sollte ich den richtigen Tab öffnen. Kommen wir zum Bereich Website. Ja, da ist ja ein Großteil gestern mal angesprochen worden. Wer möchte da kurz berichten? Ich war nicht die ganze Zeit anwesend. Da gibt's unten nochmal einen Extrapunkt zu. Habe ich auch erst etwas später entdeckt. Unter sonstige Themen Neustrukturierung innerhalb des LVs. Ne? Okay, dann können wir sagen, dann überspringen wir den Bereich und behandeln dann das Thema nachher etwas ausführlicher. Und dann das Krähennest Nebelhorn Radio. Da wird gerade fleißig getippt. Möchte jemand für die Aufzeichnung was dazu sagen? Ja. Ja, ich habe mir in den letzten Tagen ein bisschen Gedanken gemacht. Ich denke mal, da das Krähennest als Podcast das einzige Podcast-Medium, was aktiv betrieben ist, nach wie vor ist. Jetzt werdet ihr sicherlich alle gemerkt haben, es schnackt. Du bist tierisch am ganz Rauschen. Furchtbar. Ich weiß nicht, was du da machst. Vielleicht, weil wir gerade eine kurze Pause haben. Es ist ja eben das Protokoll der letzten Vorstandssitzung verlinkt worden. Da steht also dezidiert drin, Sprechstunde 9.10. Ja, ich war in dem Glauben, dass 9.10. ist ja der Mittwoch und da hat Steffi ihre Schatzmeisterstunde. Ja, das ist auch zusammen geplant. Steffi hat angeboten, die erste LAFO-Sprechstunde zu übernehmen und ich glaube, zusammen mit Christian Gebel wird die dann halt dieses Mal ausnahmsweise am Mittwoch zusammen mit der Schatzmeister-Sprechstunde, also als eine Veranstaltung, abgehalten. Ah, okay. Könnte mich wieder mal wieder machen. Das ist schlecht als vorher. Du hast immer noch irgendeine Störung drin. Wie ein schlecht eingestellter Sender. So, anderes Mikro jetzt besser? Ah, ja. Ja, toll. Gut, okay, also. Ihr werdet ja alle gemerkt haben, dass die Schlagzahl im Krähennest massiv gesunken ist. Das liegt unter anderem an mir. Ich weiß aber auch, dass ich die Schlagzahl, die ich ein Jahr lang vorgelegt habe, einfach nicht halten kann und auch nicht halten will. Oder so rum, nicht halten will und deshalb nicht halten kann. Ich habe mir dann ein paar Gedanken dazu gemacht. Ich glaube aber, dass das Krähennest eine wichtige Rolle spielen sollte und auch eine größere. Da es nach wie vor meiner Meinung ist, dass wir damit unser eigenes Medium halt schaffen. Wenn ich mir dann die Arbeit im Krähennest angucke, die wir da so gemacht haben, dann liegt die Hauptarbeit eigentlich gar nicht darin, den Podcast an sich zu machen, sondern die Hauptarbeit liegt in erster Linie darin, einen Termin zustande zu kriegen, inklusive der Termine, die platzen und rumzumailen, es zu organisieren. Das ist 2/3 der Arbeit. 1/3 ist der reine Podcast. Ich will eigentlich darauf hinaus, dass wir da vielleicht alle ein bisschen umdenken, wenn wir das alle wollen. Das ist jetzt auch natürlich eine rhetorische Frage. Wenn man feststellt, das wollen wir nicht so, bin ich auch nicht zu Tode beleidigt, sondern dann ist es halt so. Aber wenn man sagt, man möchte das, dann sollte man drüber nachdenken. Und deswegen mache ich das auch nicht jetzt in einer kleinen Krähennestrunde, denn das wäre ein Appell, der eh verpufft, weil wir alleine eh nichts dran ändern können. Ich möchte darauf hinaus, dass alle dieses Medium mehr nutzen, indem sie Themen an das Krähennest herantragen und sich bei Interviews, die sich bei irgendwelchen Gegebenheiten ergeben, auch tatsächlich an uns wenden und sagen, hör mal, ich habe da ein Thema. Faktisch müssen wir uns die Themen raussuchen. Ich hatte gerade noch ein Gespräch mit einem unserer MDLs und dann ist mir aufgefallen, dass in anderthalb Jahren hat sich exakt mal ein MDL bei mir gemeldet und hat gesagt, hör mal, da ist ein Thema. So, und das ist so, da stelle ich fest, das ist eigentlich sehr ärgerlich. Und das Gleiche gilt auch für den Landesvorstand. Ich will jetzt weder auf Fraktion noch Landesvorstand rumhacken, sondern ich möchte einfach mehr das Bewusstsein dafür schärfen, dass es eigentlich anders laufen muss. Wenn ein Thema da ist, dann muss eigentlich aktiv was kommen, weil das würde die Sachlage sehr viel nötiger machen. Das ist eigentlich auch schon das, was ich loswerden will. Was sagt ihr dazu? Finde ich gut. Ja, in der Theorie gut. In der Theorie gut, genau. Ja, ist halt immer das Problem, dass man da mit so viel Kram beschäftigt ist, dass das meistens dann verloren geht. Also damit, das wäre ganz gut, wenn man vielleicht einen regelmäßigen Termin dann noch dazu entnehmen würde. Aber das auch das ist wieder ein Problem, weil es halt auch wieder Zeit kostet. Ja, ich habe jetzt gerade auch nicht das Allheilmittel. Oder du suchst dir noch 2, 3 nervige Leute, die da sich den Hut aufsetzen und einfach quengeln und machen und fragen und sich da mehr drum kümmern. Wir haben ja morgen Krähennest-Sitzung, da werde ich genau das vorschlagen, ob wir noch Leute finden, die bereit sind, einfach nur zu terminieren, wenn da jemand Lust zu hat. Es hat ja eben jeder Lust zu podcasten. Das ist ein Weg, aber der andere Weg ist natürlich, und da würde ich dich bitten, Paki, das in der nächsten Vorstandssitzung einfach mal anzusprechen. Wenn es ein Thema gibt, herrje, dann muss ein Vorstandsmitglied meiner Meinung nach aktiv sagen, pass mal auf, irgendwo brennt's da ist eine offene Frage, ich will jetzt kein Beispiel bringen, da podcasten wir jetzt einfach mal drüber. Und das muss nicht jedes Mal eine halbe Stunde, eine Stunde sein. Oft sind 5 oder 10 Minuten mehr als genug. Komm doch morgen in die Sprechstunde, dann machst du im Anschluss einen Podcast mit Steffi und mir. Das war jetzt ganz allgemein gemeint. Ja, nee, fällt mir nur gerade so ein, weil, ansonsten gibt's gerade nichts großartig Aktuelles oder fällt irgendwem was ein. Es geht mir auch nicht darum, um jetzt und morgen. Ich muss zugeben, ich selber könnte morgen nicht, aber vielleicht kann ja jemand anders von uns Krähennestler morgen mal eben machen. sondern mir geht es einfach vor allem auch darum, wenn irgendwas hochkocht, wenn irgendwas akut wird, dann ist ja meistens die Zeit da schon gar nicht mehr, dass wir dann immer aktiv dann auf die Leute zugehen, hinterher telefonieren, sagen, hör mal, sollen wir nicht, sondern dann, das ist genau der Punkt, wo es dann eigentlich von den Beteiligten, das mag der Vorstand sein, von einem Kreisverband, der Landesvorstand, wovon auch immer, oder einfach Piraten, die an irgendeiner Stelle aktiv sind, die müssen eigentlich zu uns kommen. Und das Gleiche gilt auch, und das ist ganz allgemein gemeint, die Leute, die in irgendwelchen AGs oder AKs sind, die müssen zu uns kommen und sagen, hör mal, wir haben eine Sitzung. Wir haben den Feedlister, da kann man das Ding einfach hochladen, das ist verlinkt. Wenn nicht, dann uns einfach fragen und wir stellen es dann online. Ich freue mich also total, dass es ein paar AGs von ganz alleine mittlerweile machen, die eine Mail schicken, aber das ist ja ein Bruchteil. Das Problem habe ich schon des Öfteren angesprochen, unter anderem auch Richtung Landtagsfraktion, weil solche Geschichten wie zum Beispiel mit Melanie und ich weiß nicht, wer noch dabei war, ins Bergwerk dort einzufahren, wäre eine Information fürs Krähennest gewesen. Oder so ein Besuch im Tagebau von DFK zum Beispiel wäre eine Sache gewesen, die man hätte super aufnehmen können. So nach dem Motto, Piraten lernen dazu, Piraten gucken sich das Land an, etc. pp. Was auch immer, aber, ja. Aber wie gesagt, was auch immer, aber derartige Ideen kommen dann einfach nicht, weil, weiß ich nicht, entweder man kennt uns nicht oder man traut es uns nicht zu, man vergisst es einfach oder man kann einfach nicht so quer denken. Also ich glaube, wie gesagt, man suche sich aus. Ich denke, es wird einfach vergessen. Aber solche Themen, es gibt eben wie immer bei vielen Dingen verschiedene Konsumenten. In der AGÖA ist die Kernaufgabe, dass wir irgendwelche Pressemitteilungen machen. Und ich glaube, es überrascht keinen, wenn ich sage, das erreicht nicht jeden Bürger, genauso wie ein Podcast auch nicht jeden Bürger erreicht. Aber es ist ein Medium, was wir einfach mitnehmen können. Und was ich schade finde, ist, dass sowohl ich als eben auch andere Krähennester wieder total selektiv irgendwelche Themen gerade mal aufgreifen, wenn man gerade in dem Moment auf die PM guckt, die von der Fraktion reinrauscht oder vom Landesverband oder weil gerade mal ein Thema ist, was einen selber interessiert. So selektiv werden dann Podcasts gemacht. Das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Das habt ihr irgendwo auf euren Seiten einen schönen Aufruf, also so wie ihr jetzt gerade dafür geworben habt, sich an euch zu wenden mit Themen querbeet? Also es wäre ganz gut, wenn man irgendeine Vorlage hätte, was man mal über diverse Mailinglisten jagen kann oder im Regio Mammel oder bei der Coco oder so verteilen kann. Also im Moment ist eine Aufforderung, dass Sprecher gesucht sind auf dieser Hauptseite des Krähennestes und das andere sollte man da vielleicht noch draufstellen. Das kannst du dich im Grunde genommen mit einem Ziegelstein unterhalten, wenn du solche Dinge irgendwo hinpostest. Das kannst du tatsächlich nur den Leuten erklären, warum, weshalb, wieso. Es wird nicht gelesen. Also wie gesagt, das ist auch so eine Sache, die ich zum Beispiel auf der Marina Kassel vermisst habe, dass solche Kanäle im Grunde genommen seit Ewigkeiten nicht beworben werden von den Leuten, die dort sind, dass es nicht bekannt gemacht wird etc. pp. Also das ist im Grunde genommen so ein strukturelles Problem, was man auch mal angehen muss. Ja, dann meine ich ja jetzt genau, dass da ein bisschen in die Werbung gegangen werden sollte. Klar, die Leute lesen es nicht auf eurer Seite, aber da könntet ihr dann zumindest darauf verweisen, um Leute Werbung machen zu lassen. Ich könnte auch sagen, postet was hier ins Pad, dann können wir es weiter bewerben oder so, aber verstehst du, was ich meine von der Richtung her? Wir sollten das machen. Ich weiß, was der Wutze sagen will. Wir können das jetzt machen, das wird größtenteils verpuffen, aber im schlimmsten Fall interessiert sich keiner dafür. Insofern sollten wir es machen. Also dann auch immer und immer und immer wieder. Also ich hatte ja auch irgendwann mal die Idee, was ja durchaus möglich ist, das ist ja technisch alles vorgesehen, dass die Leute, die irgendwo was aufzeichnen, das ist ja möglich, dass sie das alle selber online stellen. Witzig ist zum Beispiel die AG Geldordnung, da finde ich das ganz stark. Die geht hin, die haben Zugriff, die laden ihren Podcast komplett selber hoch, stellen ihn selber zur Verfügung, haben dadurch als AG ihren eigenen Podcast-Feed, den man im Player abrufen kann, vollautomatisiert. Die können per Link ihre persönlichen Dinge auflisten. Also technisch ist das eigentlich alles da. Müsste man nur benutzen. Und wir machen einen Aufruf, kurz und knapp. Ich denke, wir werden am Morgen Krähennest auch nochmal drüber sprechen und dann kommen wir auf dich zu. Habt ihr vom Krähennest einen RSS-Feed? Wir haben einen Hauptfeed und mehrere, ja. Dass man den vielleicht irgendwie auf die Webseite integriert. Ist er doch schon. Der RSS-Feed ist integriert. den findest du erstmal auf der Krähennest-Seite. Dann gibt es sogar, du kannst, wir können ja Gruppen anlegen oder wir haben ja Gruppensitzungen, Landesvorstandssitzungen, für Fraktionssitzungen, weiß ich nicht. Ich generiere automatisch einen eigenen Feed sogar für jede Gruppe, nur dass, wenn eine Gruppe sagt, hör mal, wir sind jetzt hier meinetwegen AG Geldordnung eben, dass diese AG Geldordnung möchte gerne aus dem Krähennest die Podcasts zum Thema AG Geldordnung gebündelt veröffentlichen und nicht den ganzen anderen Kram aus, was weiß ich, AG Bildung, die sie gar nicht dabei haben wollen. Also das ist alles möglich, aber auch bereits längst verlinkt und existent und man findet es ja auch im Internet. Aber ich merke gerade, wenn die Frage kommt, irgendwas müssen wir daran tun, dass es bekannt ist. Ja, sucht euch auch ganz aktiv Foren, würde ich sagen, wo ihr Werbung machen könnt. Vielleicht wie jetzt am Rhein-Erft-Kreis da an der Veranstaltung sind extrem viele Leute da. Wenn man da Flyer oder so hat und den Leuten einfach mal in die Hand drücken kann, guckt mal, so viele tolle Möglichkeiten haben wir hier. Oder vielleicht irgendwo einen kurzen Slot findet, um was anzukündigen. Ist ein Anfang, denke ich. Ein Krähennest-Flyer. Okay, war ein schöner Anreiz. Ich glaube, Wutze, wir gucken dann morgen beim Krähennest weiter, was wir alles machen können. Donnerstag, denke ich, oder? So machen wir das. Donnerstag, Entschuldigung, ja. Okay, wenn es dann hier keinen Redebedarf mehr zu gibt, würde ich gerne zum Kompass übergehen. Und da ich meine Verbände wechseln muss, würde ich jemand anders bitten, eben die Versammlungsleitung zu übernehmen. Ja, mache ich so lange. Kompass, ist was eingetragen? Ist jemand da dazu, Timecodex oder jemand? Das ist nicht der Fall. Ich lese das mal kurz vor, auch für die Aufnahme. Die ersten Texte für den Kompass Ausgabe 2013-4, den sogenannten Sozialkompass, sind im Lektorat. Der Seitenplan steht soweit und die Ausgabe wird jetzt entsprechend weiter ausgearbeitet und soll am 30.11. erscheinen. Dafür hat Vika bereits eine Titelbildgrafik erstellt. Es gibt einen Blog auf der Kompass-Seite, wo Themen zur Wahlkampfaufbereitung jetzt gesammelt werden und die läuft als Interviewserie, die der Time-Codex macht. Leute mit Interesse an einer Buchproduktion sind gesucht. Entschuldige, dass ich lächle. Ist ja immer sehr lustig, wenn Bücher von Piraten geschrieben werden. Unter dem Titel Piratenzeitung. Mailingliste der AG Piratenzeitung. Und jede Woche gibt es ein Mumble-Treffen um 20 Uhr im Bereich Kompass und da sind natürlich auch alle herzlich eingeladen. Den Mumble-Termin Krähennest werden wir oben auch noch eintragen, sodass man diese Unterpunkte auch über das Protokoll der AGÖA finden kann und sich entsprechend, wenn man Interesse hat, beteiligen kann. Gibt es zum Kompass irgendwelche Fragen im Moment? Ja, ist nicht der Fall. Dann Team Monitoring, Terminscouting ist im Moment vakant, auch zurzeit nach der Wahl nicht so besonders viel an Anforderungen, wird also dann demnächst wieder aufgenommen, wenn es entsprechend in Richtung Europawahl wieder wichtiger wird und auch zur Kommunalwahl. Dann sind wir bei dem Thema sonstige Themen. Die Neustrukturierung innerhalb des LV soll angesprochen werden und dazu hat das Team Polgef gestern getagt. Kann Schreibreform oder jemand da berichten aus der gestrigen Sitzung? Ja, ich mach mal. Es war ganz großartig. Wir hatten ganz viele Menschen dort. Wir waren irgendwie 40, 45 Leute und haben quasi so eine Art erweitertes Brainstorming gemacht, was so zu tun ist, was man an Strukturen so abspecken kann, was man ändern kann. Genau, wir hatten diverse Tool-Diskussionen, aber da haben wir mit gerechnet und haben ein ganzes Pad vollgeklatscht. Und Jens und ich haben jetzt die Aufgabe, das ganze Ding erstmal zu entzerren und das so zu strukturieren, dass man in einer hübschen Übersicht mal sieht, was alles zu tun ist und dann zu gucken, wer es tun kann. Pad ist verlinkt. Das wird so bleiben, das Pad. Und sobald eine Übersicht kommt, die ein bisschen leserfreundlicher ist und die ein bisschen strukturierter ist, wird auch auf diesem Pad dann selbstredend das neue Ding verlinkt, dass jeder mal gucken kann, was da gestern so gesammelt rausgekommen ist. Wir waren irgendwie anderthalb, zwei Stunden haben wir gequasselt, relativ offen. Und ja, wir arbeiten weiter und werden wohl die Polgef-Sitzungen demnächst auch wieder regelmäßiger machen. Und so, dass die Leute auch zuhören können, weil es ist einfach unglaublich viel zu tun. Aber ihr werdet auf dem Laufenden gehalten. Fertig. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, das Pad ist, wie gesagt, sehr vollgeschrieben. Also wer da lesen will, möge das gerne tun, ist aber dann auch eine etwas umfangreichere Aufgabe. Ich war zeitweise auch dabei bei dem gestrigen Termin und fand speziell auch die letzte Phase sehr produktiv. Und von daher ist da also durchaus zu erwarten, dass wir unter anderem den Weg gehen, dass wir die doch an vielen Stellen sehr unübersichtliche Kommunikationsumgebung des Wiki neu strukturieren wollen in einem Doku bzw. Media-Wiki und das Wiki, was wir bisher hatten, dann als entsprechendes Archiv-Wiki weiter verwenden. Und das wird eine sehr spannende Geschichte, auf dem Wege die Kommunikation in der Piratenpartei etwas besser zu strukturieren. Aus dem Team Polgef ist jetzt Schreibreform hier. Könntet ihr uns auf die ÖA-Liste auch direkt anschreiben, einladen, wenn weitere Treffen anstehen? Ich denke, es wäre wichtig, dass hier auch Leute direkt aus der Runde direkt mit dabei sind und dann hinterher nicht wieder Diskussionen losgehen, wenn irgendwer das Gefühl hat, dass was über den Kopf entschieden wird oder eben unklar ist, wer welchen Bereich übernehmen soll. Ja, klar, kein Problem. Ich denke oder hoffe, die Dinger werden bei ihr über die Infoliste dann geschmissen und angekündigt. Ich glaube, das sollte man sowieso auch, ne, groß und breit diskutieren, der Teil. Ja, wie gesagt, es war jetzt der erste Aufschlag und in erster Linie eine Ideensammlung und wird eben dann entsprechend weiter vertieft und auch natürlich möglichst breit in der Partei diskutiert dann. Ja, noch Fragen dazu? Dann ist der letzte Punkt hier auf der Tagesordnung der Text mit der Ausschreibung. Ich hätte da doch noch einen Punkt. Wir haben ja oben das mit der Webseite übersprungen und da steht tatsächlich meiner Ansicht nach eine Diskussion darüber an, welche Rolle sich die AGÖA im Zusammenhang mit der Webseite gibt und welche Ziele mit der Webseite erreicht werden sollen, weil das doch ziemlich entscheidend ist für zunächst mal für die technische Grundlage, aber auch essentiell dafür ist, dass die Kreativen dann entsprechendes Design für finden. Also um nur mal ein Beispiel zu nennen, wir haben in der Partei einen ganzen Haufen Blogger. Wir könnten anfangen, auf der Webseite regelmäßig Blogposts von irgendwelchen Bloggern zu veröffentlichen. Die Texte müssen ja nicht alle von der AGÖA geschrieben werden, weil die Pressemitteilungen sind zum Beispiel für ein Bürgerportal nicht so interessant. Die zweite Frage ist, wir nennen uns ja Mitmachpartei und sind für Bürgerbeteiligung. Ich habe auf der Webseite noch nicht viel gefunden, wo der Bürger die Kontakt zur Partei aufnehmen kann. Wenn das gewünscht ist, dann müsste das in die Anforderungsliste, dass man sich überlegt, wie man das realisiert. Und natürlich müsste von Seiten der AGÖA und des Vorstands überlegt werden, was macht man zum Beispiel mit den Bürgeranfragen, die da eventuell reinkommen. Ja, vielen Dank. Das ist wichtig. Habe ich tatsächlich gerade übersprungen, weil ich durch dieses Gelb etwas irritiert war und dachte, das gehört alles zur Neustrukturierung. Aber du hast recht, dieses Thema Website steht da ja als separater Punkt unter sonstige Themen, ist ja eben auch angesprochen worden in der Sitzung und ist tatsächlich ein wichtiges Thema, weil man speziell im Wahlkampf ja auch gemerkt hat, durch den geradezu Wildwuchs von Internet- und Blogseiten hat sich auch da das Interesse sehr stark verteilt und es gab eben auf sehr unterschiedlichen Seiten sehr unterschiedliche Informationen, die zum Teil auch nicht erkennbar miteinander verlinkt waren oder eben nur selten die Links auch genutzt wurden und dementsprechend macht es natürlich Sinn, jetzt unseren Blog nochmal neu anzupacken und weiter zu optimieren, um im Endeffekt natürlich daraus zu lernen, dass wir eben bisher zu wenig mit dem Bürger und eben auch diese Richtung Kontakt mit dem Bürger pflegen, auch über die Internetseite. Ne? Gibt es zur Webseite jetzt aus dem Plenum noch weitere Ideen und Vorschläge? Ja, also das ist ja jetzt gerade so ein bisschen hier reingeworfen. Ich frage mich gerade, in welcher Form wir das jetzt hier in der ÖA im Augenblick weiterverfolgen sollten. Ich fände es eigentlich praktischer, da jetzt in der großen Runde, die angestoßen wurde, weiter drüber zu sprechen und das höchstens, ja, wieder mein Satz, irgendwo in einem Pad oder so schon mal zu sammeln, was wir da reintragen wollen. Ich würde jetzt eigentlich davor zurückschrecken, nochmal die eigene Diskussion hier über genau die gleichen Fragen aufzumachen, die in der anderen Runde auch geführt werden. Ich denke, dass die andere Runde Mangel hat am ÖA-Know-how. Und wenn es die ÖA hinterher macht, dann sollten die Leute auch dahinter stehen. Und das können sie am besten, wenn man vorher von ihnen erfahren hat, was sie denn machen wollen. Ja, Ideen sammeln und dann unter Umständen mal Ariane mit einbinden. Sie sagte ja, also ich weiß nicht, ob du beim Treffen jetzt, ob bei dem PET 40 Folgetreffen dabei warst, da war von mir sehr stark zu hören, dass die Kreativen dann eher erst übernehmen, wenn wirklich klar ist, was umgesetzt werden soll. Ja, aber ich würde sagen, wenn es gewünscht ist, sich hier jetzt vorher auszutauschen, direkt einen Termin für aufmachen oder einen Pad oder nochmal gucken, wer sich denn diesen Diskussionen anschließen will, weil jetzt so erfahrungsgemäß vor der Wahl hatten wir auch solche Themen dann jede Woche wieder auf der Tagesordnung, es wurde dann vorgelesen, was dann Fragen steht, aber es wurde inhaltlich nicht drauf eingegangen. Also ich würde das so ein bisschen aus der normalen Tagesordnung unserer Dienstagssitzung rauslösen. Können wir dazu ein Pad machen, denn noch zusätzliche Mumble-Termine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fliegt es um die Ohren. Ja, wir haben ja hier die Pads schon gesammelt, die stehen ja hier in dieser Liste drin und ich denke auch, das ist auf jeden Fall ein etwas eigener Bereich zu sehen und auch etwas, was man im Zusammenhang mit dem nächsten Punkt, Text der Ausschreibung für Pressesprecher, stellvertretender Pressesprecher sehen kann und sehen soll. Das hat Paki hier wohl reingesetzt und da sind bitte auch, denke ich, alle mal aufgerufen, mal reinzuschauen und mit Anregungen zu geben, ob die jetzt vorhandene Auflistung so abschließend sinnvoll ist oder ob man da gewisse Dinge gegebenenfalls ergänzt noch oder auch umstrukturiert oder vielleicht auch Dinge weglässt. Ich werde da auch nochmal selber in Ruhe reinschauen, um meine Kenntnisse damit einzubringen. Und vielleicht hat Paki da noch was dazu. Wir haben jetzt gerade den Punkt in Zeile 177 übersprungen. Würde ich gleich dann zumindest gerne noch mal kurz drauf eingehen wollen. Okay, ja, also irgendwie fehlte mir da die Überschrift. Mail von Waki zur Diskussion hörte sich für mich so an, als wenn das zu der vorherigen Diskussion gehört. Aber das machen wir dann gleich auch noch. Gibt's zu dem Thema Ausschreibung Pressesprecher von Paki jetzt noch einen Hinweis? Würde ich gerne danach zu kommen, weil mir das jetzt wichtiger ist, das Thema Webseite, und das ist auch noch nicht ganz oder was ist Webseite, so. Das ist letztendlich eine komplette Strukturreform, wo das alles in einem Konzept ist, so habe ich jedenfalls Schreibi und Jens verstanden. Ich habe es leider nicht geschafft, da komplett an der Sitzung teilzunehmen, aber die war sehr gut besucht und es wurde sehr viel eingegeben und da hat die AGÖA auch am Rande natürlich, weil hier sind Leute drin sitzen, die Webseite mit betreuen, mit zu tun, aber das umfasst halt eben auch mehrere Bereiche als nur das. Insofern würde ich das Ding nicht als Webseite betrachten, sondern als eine insgesamte Strukturreform im Umgang mit den Pads und Wiki und was wir sonst noch alles haben, weil da soll nicht viel geändert werden und das ist alles noch in der Mache. Was die Mail von Waco zur Diskussion angeht, das geht, glaube ich, eher so um die reine Orga der ÖA insgesamt. Ja, also das waren drei Punkte hier in diesem Bereich ab Zeile 162. Also einmal dieser angesprochene Prozess vom Team Polgef, den hatte ich eingetragen, dass da doch bitte Leute mitmachen sollten. Dann hatte Fullerin nochmal die Website angesprochen. Und dann jetzt als drittes fand ich, dass wir die Punkte von Waco wenigstens nochmal ansprechen sollten. Sie hat hier vorgeschlagen, die ganzen Berichte zum Beispiel eventuell rauszuschmeißen. Das ist ein bisschen zu entschlanken und ja auch angeregt, Koordinatoren zu bestimmen, was ich auch für sinnvoll halte. Vielleicht nicht unbedingt heute direkt zu wählen, gerade weil auch Leute fehlen, die sehr aktiv sind, aber ja doch schon mal dazu aufzurufen, dass Leute, die sich das vorstellen können, ich weiß nicht, ob wir heute schon welche haben oder ob wir nächste Woche welche haben werden, aber ich fände es tatsächlich gut, wenn wir uns nächste oder übernächste Woche mal eine Wahl machen würden. Gut, also die Thematik ist, glaube ich, klar, dass es sinnvoll ist, zu sagen, wir haben Pressesprecher, die in erster Linie auch diese Aufgabe nach außen wahrnehmen, die also dann, wenn Presseanfragen kommen, wenn die Presse irgendetwas vom Landesverband, vom Landesvorstand, von wem auch immer will, dass es da eben Menschen gibt, die auch über diese Telefonnummer tagsüber erreichbar sind. Und der andere Teil ist eben der generell in dem Begriff Öffentlichkeitsarbeit ja drinsteckt, sind ja Bereiche, die auch weit über die Pressearbeit hinausgehen. Und da fehlt uns tatsächlich bisher eine Struktur, die das klar macht, also dass es Menschen gibt, die sich da auch den Hut aufsetzen oder eben aufsetzen lassen im Sinne einer Wahl hier im Rahmen der AGÖA und dann eben als Koordinatoren, wie eben in anderen AGs und AKs auch, sich eben darum kümmern, dass die Organisation entsprechend systematisch fortgeführt und eben auch dokumentiert wird. Und das halte ich also tatsächlich für sehr sinnvoll und würde von meiner Seite vorschlagen, dass also die Beteiligten hier mal in sich gehen sollen, wer sich das zutraut oder wer das machen will, und dass wir dann in der nächsten Sitzung da mal drüber sprechen, wer eben sozusagen seinen Hut hier in die Sitzung wirft und wen wir dann gegebenenfalls auch dann hier gemeinsam uns darauf einigen können, dass ein, zwei Personen das dann machen. Ja, kann ich nur unterstützen. Da würde ich gerne dann als Assistent seitens des Landesvorstandes auch gerne helfen. Und was die Ausschreibung für den Pressesprecher betrifft, also der zweite Pressesprecher, der Stellvertreter, ist in der Regel auch so ein bisschen der Koordinator der AGÖA. Das hatte sich in der letzten Zeit so einge... wie sagt man? Bürgert. Eingeschlichen. Eingeschlichen, genau. Die Britta hat das super klasse gemacht und davor war das... davor beim Achim war das der Uwe, glaube ich. Ja. Also das war dann so der Orga-Fu-Kram. Jetzt haben wir allerdings neue Anforderungen beziehungsweise mehr Jobs zu tun. Das heißt, es würde sich anbieten, wenn zumindest noch einer da wäre, die ganzen Teams betreut und das Ganze irgendwie ein bisschen anstupst, der eventuell sogar die Social-Media-Accounts alle so ein bisschen koordiniert untereinander. Das wäre großartig, wenn wir da jemanden hätten, der sich dafür den Hut aufziehen würde. Also brauchen wir im Prinzip ein Team, wo einer Pressesprecher ist und die anderen im Team ihre festen Aufgaben haben, Social Media, Koordinatoren, Arbeit für die AGÖA und sonstiges. Damit auch jeder genau weiß, was er machen muss. Ja, was heißt, was er machen muss? Also vieles ist ja dann auch einfach selber gucken, was so gerade passiert. Also Social Media lebt ja gerade davon, dass man schnell reagiert und das kann man nicht immer koordinieren, sonst muss man nämlich den ganzen Kram alleine machen. Insofern verlassen wir uns ja jetzt auch auf die paar Leutchen, die Social Media machen. Jeder hat halt so seine Bereiche und wird dann aktiv, wenn irgendwo was aufpoppt. Was ist mit Hilarius? Was ist mit Hilarius? Der hat ja darum gebeten, dass ihm jemand hilft bei der Facebook-Geschichte. Nee, Hilarius hat bis dahin nur Google Plus gemacht und war aber dadurch, dass der nur Google Plus macht, so ein bisschen allein gelassen. Das ist schwierig. Also ich denke, es wäre sinnvoll, wenn wir zumindest was Google Plus und Facebook angeht, drei Leute fest haben, die von beiden Accounts die Zugangsdaten haben, damit die sich irgendwie abwechseln können. Also einen Account betreuen macht wirklich wenig Sinn, weil du nichts mitbekommst. Ja, dann habe ich eine Frage zu. Google Plus ist nicht ganz so sehr, aber Facebook und Twitter ist natürlich sehr innerhalb unserer Filterbubble. Und das denke ich, das ist so ein bisschen wieder im eigenen Saft kochen. Ja, die kann ich auch bedienen, ne? Wenn ich da kurz einhaken darf, Das kommt immer ein bisschen drauf an, was das heißt, im eigenen Saft kochen. Also wenn man natürlich die Accounts dafür nutzt, hauptsächlich parteiinternen Kram zu posten, dann gebe ich dir recht. Wenn man aber über den Trailerrand hinausschaut und auch mal internationale Themen aufgreift oder Themen, die vielleicht selbst wir noch nicht so im Parteiprogramm haben, die aber anstehende Fragen aufwerfen, dann kann das durchaus auch Bürger ziehen, weil das Ding ist ja, wenn das gut gefunden wird, dann wird das geteilt. Und wenn es geteilt wird, sehen das auch Leute, die zum Beispiel eben nicht in der Filterbubble sind. Ja? Also das bringt immer weitere Kreise. Bei Google Plus ist es mehr so, dass es eher so die Business-Themen sind und bei Facebook ist es halt mehr so die Unterhaltungsthemen oder die rein politischen Themen. Google Plus zielt halt auch mehr auf Texte und Facebook mehr auf Bilder. Twitter wiederum ist sehr, sehr schnelllebig. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Punkte da, die man so beachten muss. Und ja, jeder hat halt so sein Lieblingsmedium. Und wenn wir das so ein bisschen abdecken untereinander, dass das Leute machen, die da auch wirklich Spaß dran haben, kriegen wir das auch hin. Also der Facebook-Account ist zum Beispiel, dadurch, dass Christoph dabei war jetzt und auch Britta, sehr stark gewachsen in den letzten Monaten. Und Twitter zum Beispiel ist sehr stark geschrumpft, weil er eben nicht so stark betreut wurde. Das ist ganz klassisch. Wenn du viel machst und auch gute Sachen machst, dann kriegst du automatisch auch eine höhere Verbreitung. Wenn du es eher schleifen lässt und nur so die wichtigsten Sachen machst, dann gehen die Leute halt zurück. Wie heißt die Facebook-Seite? Piratenpartei NW. Auch, alles klar. Da gibt's noch mehr, was wir alles Mögliche noch gar nicht richtig ausnutzen. Zum Beispiel kann man wohl auswerten, welche Seiten auf unserer Homepage über den Facebook-Button, wie heißt das da, geliked wurden und solche Geschichten. Dadurch kann man Dinge erfahren. Und ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, wie das Team von Obama Facebook genutzt hat. Wenn jemand so einen Like-Button benutzt, kannst du ziemlich viel über seinen Facebook-Account erfahren. Fullerin, bis ich da so weit, dass du über den Account tatsächlich auch Nachrichten an seine Bekannten verschicken kannst. Da gebe ich dir recht. Das Problem ist aber, dass das sehr zeitaufwendig ist. Das muss man analysieren. Du musst es auch irgendwo in Screenshots packen, du musst es aufbereiten, du musst es lesen können, das erfordert Übung. Ich bin selber gerade erst dabei, mich da ein bisschen schlau zu machen. Wenn du da Lust zu hast, die Zahlen auszuwerten, würde ich mich freuen. Nur ich sehe im Moment keinen in unserem Team, der das in Angriff nehmen würde zeitlich oder ob er doch Lust zu hätte. Ich weiß es nicht. Ich frage einfach mal in die Runde. Also das ist ja dieses Thema Monitoring. Also das haben wir jetzt, glaube ich, seit bestimmt 3 Monaten, sag ich mal, fragen wir immer wieder in die Runde, wer hat Lust auf Monitoring oder wer hat Lust, die Statistiken mal aufzubereiten, sich darum zu kümmern, was gut läuft, was weniger gut läuft, und es kommt keine Reaktion. Also wenn ich die Zeit hätte, ich würde es sofort machen, aber es fehlt mir einfach die Zeit. Ich bin mal eben raus, bei uns ist eine Sicherung durchgebrannt. Es können auch keine Reaktionen kommen, wenn die Zugänge nicht da sind, etc. pp. Die sind da. Ja, habe ich ja jetzt. Jetzt habe ich sie ja seit einer Woche. Von daher, das ist eine Geschichte, die im Grunde genommen nebenher mit abfällt. Ich hätte sogar noch jemanden, der sich um die Statistiken kümmern kann. Also wie gesagt, das ist eigentlich, hat sich vorgestern zufälligerweise eigentlich ergeben, dass dort ein Statistiker dabei ist, der Lust hätte, sich um die ganzen Zahlen zu kümmern. Jetzt wollte ich eine Frage, also 2 Sachen, die habe ich jetzt nicht verstanden. Was heißt das, du hast die Zugänge seit einer Woche? Weil du hast doch nie danach gefragt. Also ich weiß nicht, dass du beim Social Media Teams vorher dabei warst. Es geht gar nicht um das Social Media Team nur ausschließlich. Darüber reden wir aber gerade. Ja, es geht, aber es gibt aber noch wesentlich mehr Möglichkeiten, um solche Auswertungen zu machen. Egal. Ich war ja gestern mit dabei und dann haben wir die ganze Geschichte besprochen und ja. Was meinst du mit mehr Möglichkeiten? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Echobot, genau. Dort hast ja, du der wird aber gekündigt. Ja, macht doch nichts. Aber solange er noch nicht gekündigt ist, kann man den benutzen. Das ist doch überhaupt kein Thema. Es gibt viele andere Möglichkeiten, auch über Google zum Beispiel, wo du viel an Reichweite herausfinden kannst und so weiter. Also wie gesagt, das sind alles Dinge, die kann man durchaus in Erfahrung bringen. Und ich wäre dir super dankbar, wenn du da dich drum kümmern würdest. Echt. Ja, wie gesagt, ja, klar. Also das ist so eine Geschichte, das mache ich so nebenher, wenn ich mal ausruhen will, weißt du? Also da gucke ich nicht Fernsehen, sondern mache so einen Blödsinn. Ja, geil. Also, weil da warten wir echt seit Monaten drauf, dass jemand mal sagt, hier komm, ich mach das. Also wie gesagt, das ist im Grunde, das fällt eigentlich nebenher mit dabei, weil ich ja sowieso neugierig bin ohne Ende. Also von daher kein Problem. Und wie gesagt, ich komme jetzt nur gerade nicht auf den Namen, Bottrop, glaube ich, wohnt die oder jedenfalls hier im Ruhrpott. Und sie macht da ziemlich intensiv, hat sich auch um die Wahlkampf, also die Wahlergebnisauswertung gekümmert und hat da vieles gemacht. Also da kannst du echt nicht meckern. Ja, wie gesagt, und da ist, mit der könnte man einiges tun. Ah, ich sehe gerade, Sasa ist im Pad und die hat ich bin auch hier. Ein Thema. Ah, hi. Hi. Ja, dann kannst du ja selber sagen. Also deswegen wollte ich eben warten, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, mit der Ausschreibung zum Pressesprecher. Ja, aber das können wir gleich machen. Also, ich weiß nicht, ob wir da jetzt mit dem anderen Thema schon fertig waren. Also wie gesagt, was ich halt bräuchte, die Zugänge Google Plus, als auch Facebook, als auch Twitter und den Rest kriegen wir hin. Weil dann kann ich nämlich den Twitter-Account mit befeuern zum Bleistift, weil der schläft momentan tatsächlich, da ist überhaupt nichts zu hören über das Ding. Facebook geht so einigermaßen, Google Plus, gut, da stehe ich nicht ganz so im Bilde, da müsste ich dann wahrscheinlich öfters mal vorbeigucken. Aber im Grunde wäre das alles nicht das Thema. Ja, cool. Okay, ja, dann haben wir den Punkt jetzt soweit, glaube ich, recht umfangreich diskutiert und auch einige recht positive Aussagen und Zusagen hier gehört. Und jetzt wäre dann der letzte Punkt auf der Tagesordnung die Ausschreibung Pressesprecher, stellvertretender Pressesprecher. Ja, soll ich übernehmen, Paki? Ja, hau rein, Sasa. Ich muss jetzt mal kurz AFK. Ich guck dann gleich ins Pad. Eine ganz kurze Frage. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden Versionen hier? Also gibt's da schon eine, die neuer ist oder so? Lohnt es sich noch weiter anzugucken? Genau, also das wollte ich gerade halt eben sagen, wie die zwei Versionen zustande gekommen sind. Die erste Version, die untere im Team PuggyPad, die haben, ja, da wurde einfach mal alles so reingepackt, was erwünscht ist an Erfahrungen vom Uwe und, also ich glaube, Uwe und Paggy waren es, die da den Hauptteil reingeschrieben hatten. Ich war jetzt heute im Landtag, da komme ich gerade her, deswegen entschuldigt bitte für die Verspätung. Habe mit Ingo das ein bisschen auseinandergewustet, weil als wir das gelesen haben, dann dachten wir doch, hui, da wird sich wohl kaum einer drauf bewerben, weil das doch echt viel ist und ja, das schreckt doch eher ein bisschen ab. Wir haben das jetzt versucht, ein bisschen einzustampfen auf die wesentlichen Dinge, die wichtig sind. Schaut's euch einfach mal an. Also das obere ist, wie gesagt, das, was Ingo und ich heute erarbeitet haben. Das untere ist halt wirklich alles komplett. Da hatten wir halt einfach so ein bisschen das Gefühl, das ist halt schon sehr für Leute, die auch in den Prozessen schon drin sind, ist viele Prozesse drin beschrieben, die eigentlich nichts in einer Stellenausschreibung als solches zu suchen haben. Aber schaut doch einfach mal rein. Okay, ja, vielen Dank. Wie gesagt, seid ihr alle aufgerufen, euch da dran zu beteiligen. Ich werde es mir auch in Ruhe nochmal durchlesen und meine Vorstellungen oder mein Know-how mit da einbringen und dann können wir das auch in Kürze dann veröffentlichen, um möglichst bald möglichst dann auch Bewerbungen zu bekommen. Ja, gibt es noch etwas, was spontan hier unter Sonstiges ergänzt werden muss? Sonst wäre die Tagesordnung hiermit sozusagen beendet und daher nochmal die Frage, wer hat jetzt noch was beizutragen? Ich hätte nur eine Bitte. Ich würde da schon ganz gerne eine Deadline festlegen, weil die Ausschreibung doch recht zeitnah raus sollte. Es wäre schön, wenn ihr bis Freitag eure Änderungswünsche da noch bekannt gebt oder was ihr da gerne noch angepasst haben möchtet, was für euch wichtig ist, dass wir die dann Freitag, also sprich zum Wochenende hin, dann rausschicken können. Gut, schreiben wir Freitag sowohl hier ins Pad noch mit rein, wie auch also hier in dieses Pad, jetzt in das Protokoll-Pad, wie auch in das Pad von der Ausschreibung, damit jeder, der reingeht, das auch auf den ersten Blick sieht, dass das eben jetzt dann auch in den nächsten Tagen abgeschlossen werden muss. Gut, 3-2-1, noch eine Ergänzung, vielleicht noch eine kurze redaktionelle für alle, die bei der Pressearbeit auf dem LPT mitmachen wollen. Bestätigung war eben im Chat gewesen, dass Sasa tatsächlich diesen Donnerstag meint mit dem Termin 19.30 Uhr und zwar nicht vor der Landesvorstandssitzung, da die diese Woche nicht stattfindet, aber üblicherweise findet sie halt donnerstags statt. Von daher ist dieser Hinweis dann auch zu verstehen. Ja, sorry, ich war da echt ein bisschen verpeilt. Ich habe nicht gedacht, dass wir erst nächste Woche wieder Sitzung haben. Ich bin da immer noch im wöchentlichen Rhythmus. Ich meinte natürlich diesen Donnerstag 19.30 von Sammy, weiß ich, dass du nicht kommen kannst. Wäre schön, wenn sonst der Rest da sein könnte, dass wir uns da koordinieren und abstimmen können. Okay. Sasa, eben im Pad kam es auf. Paki hat sich ja angeboten, Schnittstelle zu machen seitens des Vorstands zur GÖA. Dann ja, Stopp. Das ist, ich habe nicht gesagt, ich biete mich an. Ich habe gesagt, ich bin das schon, beziehungsweise Sasa und ich waren das schon die ganze Zeit im Prinzip. Was ich meinte, ist, wenn wir einen Koordinator haben für die Social Media Sache, dann würde ich mich anbieten, da ja im Prinzip zu vermitteln zwischen ÖA und Social Media und die Schnittstelle zu finden und genau. Die Accounts auch weiterzugeben, weil es mir fehlt halt immer jemand, der so wirklich das große Ganze im Blick hat, und wenn sich da jemand finden sollte, dann würde ich sagen, dann gebe ich das gerne ab, ja, und bin dann halt einfach nur noch ansprechbar, ne? Das meinte ich damit. Das kam vielleicht ein bisschen missverständlich rüber eben. Ja, genau, steht also ihr dann möglich? Noch anders in 183, vielleicht könnt ihr es ja in 188 oder so passend eintragen. Genau, also Paki und ich sind weiterhin für euch aus dem Vorstand der Ansprechpartner, und die Hoffnung ist natürlich, dass wir im Zuge der Ausschreibung des Pressesprechers und des stellvertretenden Pressesprechers da dann ja auch eben Leute haben, die das große Ganze in Öffentlichkeitsarbeit im Blick haben. Gut, dann nochmal 3-2-1, noch was zu Sonstiges, oder ist damit jetzt die Tagesordnung abgearbeitet? Dann beende ich hiermit die Sitzung 22.25 Uhr, bedanke mich für die große und rege Beteiligung, und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder Dienstag 21 Uhr hier, wie immer, jede Woche Dienstag 21 Uhr AGÖA. Von daher vielen Dank, einen schönen Abend und bis nächsten Dienstag. Ja, danke schön und tschüss. Ja, danke, Harald. Danke, Harald. Bin gerade wieder reingekommen. Habe ich was Wichtiges verpasst? Nein. Wir haben gerade nur noch gesagt, dass wir jetzt halt an der Ausschreibung basteln. Ich hatte mich heute mit dem Ingo getroffen, und da haben wir jetzt zwei Pads verlinkt. Einmal die gekürzte Fassung, und wenn es da halt eben Änderungswünsche gibt, vielleicht auch noch Ergänzungen aus dem anderen Pad von Paki, wo alles mal so gesammelt wurde, dann bitte in das eine Pad Ausschreibung Pressesprecher mit rein. Alles klar. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.